Der Sizilianer war ein Organisationsgenie, der bald eine Art Superboss der Mafia in Palermo werden sollte, von dem manche glaubten, er habe das Verbrechen fürs Zeitalter der Großstadt neu erfunden. Er war ein meisterhafter Stratege, den gewöhnlichere Kriminelle, sogar Bandenführer wie Morello, über alle Maßen schätzten. Nach seinem spektakulären Trick im Gericht war das Abenteuer Amerika für Vito Cacioferro allerdings beendet. Er floh über New Orleans nach Italien und Petrosino, der mit anderen Fällen und Verbrechen genug um die Ohren hatte, legte Cacioferros Namen gedanklich zu den Akten. Der Sizilianer tat Petrosino diesen Gefallen jedoch nicht. Zurück in Italien würde der ehrgeizige, gewiefte Cacioferro sich daran machen, aus den kleinen Banditen und Erpresserbanden der Mafia etwas viel Visionäreres und Profitableres zu formen. Angeblich hatte er die Schutzgeldmasche ersonnen, die sich bald von Little Italy aus über das ganze Land ausbreiten sollte. Doch seine große Zeit lag noch gänzlich in der Zukunft. Fürs Erste war er nur ein armer Schlucker, der widerwillig in die Heimat zurückkehrte und einen tiefen Groll gegen Joseph Petrosino hegte. Im Hafen von New Orleans ging Cacioferro an Bord seines Dampfers nach Italien, einen Koffer mit seiner bescheidenen Habe in der Hand. In seinen Augen hatte ihn der Mann mit der Melone, dieser ehrlose Straniero, aus Amerika vertrieben. Von nun an trug Cacioferro stets ein Bild von Petrosino bei sich. Es hieß, in Italien holte er es von Zeit zu Zeit hervor, betrachtete es und verkündete vor seinen Freunden: »Ich, dem niemals ein Verbrechen angehängt wurde, schwöre, ich werde diesen Mann mit meinen eigenen Händen töten.« Möglicherweise handelt es sich dabei bloß um eine erst nach Cacioferros Tod entstandene Unterweltlegende. Doch es besteht kaum Zweifel, dass er auf den Detective geradezu krankhaft fixiert war. Petrosino sollte den Namen Cacioferro nicht zum letzten Mal gehört haben. 6 Jahre später schrieb er ihn sogar in das lederne Notizbuch, das er stets bei sich trug. Möglich, dass er den Capo sogar höchstpersönlich wieder sah. In einem fremden Land diesmal und unter rätselhaften Umständen, an einem Ort, an dem der Sizilianer alle Trümpfe in der Hand hielt. Doch dieses Aufeinandertreffen lag am Ende einer langen, obsessiven Reise, die der Detective eben erst antrat. Am Ende des Krieges, der als sein Krieg anfing. Des Kriegs mit denen, die manche in Amerika die sizilianischen Wölfe nannten, andere diese geheimnisvolle, sonderbar ungreifbare Organisation, die aber offiziell bekannt war als der Bund der Black Hand.